Sie sind verbunden mit dem Heimatschutzministerium der Vereinigten Staaten. Für Drohungen gegen das Festland drücken Sie die 1. Für Drohungen gegen Hawaii drücken Sie die 2. Wenn ich Sie warne, das Gelände ist von einem extrem gut ausgebildeten Team von 130 Undercover-Scharfschützen umstellt. Das glaube ich Ihnen nicht. Würden Sie 2 Dutzend Delta-Force-Kommandos eher glauben? Nein. Und was ist mit Chuck Norris und dem Luftgewehr? Was ist mit Chuck Norris und dem Luftgewehr? Luftgewehr.